Ich glaub, ich brauch ein Sofa. Dann fahr doch zur Erde und hol dir eins. Sofa, wenn jeder braucht sein Sofa, so ein Sofa ist einfach toll, denn dort fühlt sich der Terusso wohl. Terusso reist durch Dimensionen, denn er kann nicht ohne sein Sofa wohnen. Ohne ein Sofa ist sein Leben ganz unbequem und ohne Schaum. Der roten Drüsennebel hinein in den grauen Kosmos. Doch der Sofa hat's ihm angetan. Erst nach galaktischer Beschwerde hat Terusso denn die Erde gefunden. Sie denn gleich mal erkunden. Hallo. Hallo. Sofa, Sofa, Sofa. Hallo, hallo, ihr Erdlinge, hallo, ihr Erdlinge, habt ihr Sofas? Hallo, ihr Erdlinge, habt ihr Sofas? Braucht dringend ein Sofa? Gibt's hier Sofas? Ich glaube, hier gibt's keine Sofas. Hallo, gibt's hier Sofas? Dann fliege ich lieber wieder heim. Sofa, Sofa, Sofa. Terusso wohl. Terusso. Peter Rousseau. Hallo. Peter Rousseau, schau mal. Hallo. Hallo. Woher hast du denn dein Sofa? Na, von der Erde. Als Urknaller im Schlussverkauf war der letzte. Das ist aber ein schönes Sofa.